Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe vergeben. Ich muss jetzt so ein bisschen lachen, weil wir gerade so einen netten Versprecher hier hatten. Das Thema heißt nicht, ich habe mich übergeben, sondern das Thema heißt, ich habe vergeben. Also eigentlich ein ganz ernstes Thema. Gibt es in eurem Leben etwas, ein Ereignis, ein ganz schlimmes Ereignis, wo ihr eigentlich damals vielleicht dachtet, das kann ich diesem Menschen nicht verzeihen und ihr habt es nun doch verziehen? Ist es euch schwer gefallen? Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Habt ihr in eurem Leben Menschen schon mal etwas Gravierendes vergeben? Thema heute Nacht bei uns, ich habe vergeben. Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei, und die Faxnummer 0800 5678 110. Es geht los mit Sascha, und Sascha ist 20 Jahre alt. Morgen. Morgen. Ja. Ja, Jürgen. Sascha. Ich hatte gestern schon mal versucht anzurufen, war nicht ganz so doll gewesen, aber dann hatte man mir gesagt, würde das auch heute wahrscheinlich besser in die Sendung passen. Ja. Ich bin damals als 13-jähriger Junge von meinem Stiefvater missbraucht worden und bin heute 20 und komme seit einem, seit gut anderthalb Jahren wieder hervorragend mit ihm klar. Wie war das denn damals? Ist das einmal passiert? Ist es mehrfach passiert? Es ist mehrfach passiert, es ist neunmal passiert. Neunmal. Ich bin, also er hat sich an dir wirklich vergangen. Ja, er hat sich richtig an mir vergangen. Ich musste sein Glied in den Mund nehmen und solche Geschichten. Für mich war das damals ein Thema, das ich eigentlich nicht großartig ansprechen konnte oder überhaupt mit irgendwelchen Leuten darüber reden konnte. Du hast das auch nicht deiner Mutter erzählt damals? Nein, damals habe ich es erst nicht meiner Mutter erzählt gehabt. Wir hatten damals, weil meine Mutter so oder so schon sehr schlecht mit mir klarkam, eine Jugendhilfe da. Und auch mit denen habe ich nicht darüber gesprochen gehabt. Wann hast du denn zum ersten Mal überhaupt dich dazu geäußert? Ich hatte mich das erste Mal dazu geäußert, da bin ich in einem Heim gewesen. Also daraufhin wurde ich auch immer schlimmer und ich habe nur noch Stress gemacht zu Hause. Und dann haben meine Eltern gesagt, also geht's nicht weiter, und dann ging ich halt ab ins Heim. Und dann bei einem Essen hatte ich dann mit einer Erzieherin mal darüber gesprochen. Wie alt warst du da? Da war ich ungefähr 14. Also da war es noch gar nicht so ganz lange her, ne? Nein, richtig. In dem Zeitraum hatte sich ja das damals auch noch abgespielt, zwischen 13 und 14. Lebensjahr. Und ja, dann kam das hinterher so weit, dass es zur Anklage kam. Er hatte dann 4000 Mark Schmerzensgeld an mich zahlen müssen. 3 Jahre aus Bewährung hatte er bekommen. Hat er bei der Anklage sich dazu bekannt oder hat er versucht, sich irgendwie rauszureden? Nein, ganz im Gegenteil. Er hatte bei der Anklage alles zugegeben vor Gericht. Er hat auch gesagt, dass er es sehr bereut. Wie hat denn da deine Mutter reagiert? Meine Mutter wollte sich von ihm trennen. Sie hat gesagt, also ich will mich scheiden lassen, das geht so nicht. Ich habe auch noch einen kleinen Sohn mit ihm und das geht ja alles nicht. Und es ist nicht dazu gekommen, dass sie beide sich getrennt haben. Und jetzt... Bist du denn dann danach, nach diesem Gerichtsurteil und nach deinem Heimaufenthalt, wieder in die Familie zurückgegangen? Nein, gar nicht. Ich bin nach meinem Heimaufenthalt, ich hatte damals Schwierigkeiten, ich hatte nie irgendwas mit meinem leiblichen Vater zu tun. Und der hatte sich dann irgendwann mal gemeldet, da wurde ich 18, da war ich aber noch in einem Heim. So, und dann war ich damals sehr, sehr naiv und habe gesagt, oh ja, Papa hier, Papa da. Bin dann also damals dann nach Dortmund gezogen. Also zu dem leiblichen Vater? Zu meinem leiblichen Vater. Und hattest du denn in dieser Zeit überhaupt noch Kontakt zu dem Stiefvater und zu deiner Mutter? Gar nicht. Auch zu der Mutter nicht? Gar nicht mehr. Nun bist du 20, es ist ja auch alles noch nicht so ganz lange her, die Geschichte. Und du sagst jetzt, du meldest dich bei mir, das Thema heißt ja, ich habe vergeben. Du hast diesen Mann vergeben und du hast sogar wieder Kontakt zu ihm. Wie kam es dazu? Es kam dazu, dass ich damals von meinem leiblichen Vater sehr, sehr stark enttäuscht worden bin. Ich konnte damals auch dadurch meine Lehre nicht zu Ende machen und etc. Und ja, dann hatte ich damals auch in Dortmund eine Freundin gehabt und habe ich immer noch. Wir sind jetzt seit 2 Jahren zusammen und sie hält auch zu mir, sie steht zu mir, umgekehrt genauso. Und ja, wir beide kommen sehr, sehr gut miteinander klar und sie hat damals zu mir gesagt, pass mal auf, du kannst bei uns nicht landen, also ich konnte bei dir nicht aufgenommen werden, also irgendwo müssen wir da was finden. Ich sage, na klar, irgendwo müssen wir was finden. Und dann habe ich halt gedacht, also pass auf, ich habe dann noch die Nummer von meiner Mutter, ich rufe die einfach mal an. Da habe ich meine Mutter angerufen, weil ich stand damals mit einem Bein auf der Straße. Und dann hatte die gesagt, also pass auf Junge, ich rede mit meinem Mann darüber, was der davon hält. Ich sage, ja gut. Und dann Dann bist du wieder in diesen Haushalt eingezogen. Richtig, ich bin dann kurzerhand in diesen Haushalt wieder. Aber ist das nicht eine ungeheure Überwindung, wenn man so etwas erlebt hat, dann wieder in diese vier Wände einzuziehen, wo das passiert ist? Doch natürlich, es war sogar sehr, sehr schwer für mich. Ich habe auch damals gesagt, also erstmal möchte ich mit ihm auch darüber reden. Wir haben auch dann nach und nach erst den Kontakt auch wieder aufgebaut und dann haben wir auch miteinander gesprochen. War denn nicht am Anfang auch eine sehr angespannte Atmosphäre? Alle wussten Bescheid, was da mal passiert ist. Alle wussten Bescheid, was passiert ist. Mhm. Die ganze Familie hat auch damals gegen ihn gesprochen und. Und alles in allem haben sie jetzt irgendwann nach und nach gesagt, also irgendwie ist er doch nicht so ein Schlechter, obwohl das passiert ist. Mhm. Und also er ist ja eigentlich auch wirklich ein sehr lieber und verständnisvoller Mann. Und ich meine, man kann. Also du hast dich dann mit ihm arrangiert. Ja, richtig. Und es ist wirklich so heute, dass du keinen Hass mehr hegst, keinen Groll mehr in dir empfindest, sondern ihn quasi als Verwandten akzeptierst oder als angeheirateten Verwandten. Richtig. Also ich habe überhaupt gar keinen Hass und Groll mehr gegen ihn. Zumal er auch damals derjenige gewesen ist, der auch gesagt hat, pass mal auf, also dann schaffen wir das jetzt auch, du hast jetzt kein Geld, es ist egal, wir schaffen das, dann wohnst du halt zusammen mit deinem Bruder erst in einem Zimmer, mein Bruder ist 10 Jahre jünger als ich, und sagt er, dann machen wir das schon irgendwie und irgendwie bist du auch deinen Job und. Hast du das Gefühl, dass er vielleicht auch versucht hat, auf diesem Wege dann einiges wieder gut zu machen an dir? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe also auf jeden Fall das Gefühl gehabt. Und der hat auch, jetzt habe ich auch mittlerweile wieder meinen eigenen Haushalt. Ich habe einen Job, ich bin beim Sicherheitsdienst. Und ihr verkehrt miteinander. Und wir verkehren miteinander, wir unterhalten uns. Ich hatte vor kurzem, jetzt im Sommer war es gewesen, er hat einen eigenen Garten, da habe ich ihm geholfen, da haben wir Gartenplatten verlegt und. Ne? Das war der Sascha. Vielen Dank für deinen Anruf und schön, dass sich die Geschichte jetzt dann doch so ergeben hat, nachdem es so übel damals abgezeichnet hat, was du erzählt hast. Alles Gute. Okay. Sascha, wiederhören. Also, wiederhören. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe vergeben. Hat euch mal ein Mensch etwas ganz Schlimmes angetan, das man vielleicht nicht vergeben kann oder sollte, ich weiß es nicht, aber dennoch haben sich Konstellationen in eurem Leben ergeben, aus denen resultierte, dass ihr sagt, ich habe diesen Menschen vergeben und es ist gut so. Ich kann vielleicht dann auch besser mit diesem Vorfall leben und ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Ich habe vergeben. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Noch ein Sascha, 22. Hallo Jürgen. Oh, du klingst aber wirklich wie aus Sibirien. Nein, ist nicht Sibirien, ist nur ein Handy. Es ist nur ein Handy, ja. Also an dieser Stelle vielleicht nochmal ein Hinweis. Wenn ihr versucht, mich anzurufen oder wenn ihr hier anruft und wenn ihr einen Festnetzanschluss habt, bitte ruft über diesen Festnetzanschluss an und nicht über das Handy, weil die Leitungen wirklich, also gelinde gesagt, oftmals sehr beschissen sind und wir gar nicht richtig reden können miteinander. Gut, aber du bist jetzt dran und mit Handy, leg mal los. Du hast auch vergeben. Ja, und zwar, ich habe meinen Freund vergeben, der vor einem Jahr meinen Bruder getötet hat. Dein Freund hat vor einem Jahr deinen Bruder getötet? Ja. Was ist denn da passiert? Er hat ihn mit den Händen erwürgt. Wie alt war dein Bruder? 9 Jahre. 9 Jahre? Ja. Und dein Freund? Mein Freund war 15. 15? Ja. Du bist 22, das ist aber auch ein großer Altersunterschied zwischen euch beiden, euch Freunden. Ja. Warum hat er das getan? Er war psychisch fertig und der Vater von ihm wurde auch ermordet. Der Vater von deinem Freund? Ja. Und wie zu der Zeit, oder? Ja, ein bisschen länger noch her und ich weiß auch nicht, was mit dem, was er ihm gefallen ist. Ich weiß es nicht. Wo ist die Tat passiert? Das war zu Hause, bei uns, meine Eltern waren nicht da. Und ja. Wohntest du zu der Zeit auch noch bei deinen Eltern? Ja, zu der Zeit ja, bis ich dann später in den Knast gekommen bin, weil ich auch eine Dummheit gemacht habe. Also es war so, dass dein Freund. Wieso bist du mit so einem jungen Menschen befreundet? Das sind doch Welten, wenn man 22 ist und der eine 15 ist. Ja, aber er hatte damals viele Probleme und meine Mutter kannte ihn, das war eine Bekannte von meiner Mutter. Und dessen Sohn habe ich mich ja Vater sind mit angefreundet. Ja. So, dann wollte der oder war der bei euch zu Hause, um dich vielleicht zu besuchen, und dann hat er deinen 9-jährigen Bruder erwürgt. Ja. Gab es da einen Streit? Was ist da vorhergegangen? Ja, mein Bruder kannte ja auch ein bisschen die Geschichte und hat so über den Vater hergezogen von ihm, weil er hatte auch gerne Leute geärgert, und da ist er halt durchgedreht und ausgerastet. Und waren die beiden zu der Zeit alleine in der Wohnung? Ja, ja. Und war dein Bruder sofort tot? Ja, der hat noch ein paar Atemzüge gemacht und dann das Herz ausgesetzt. Und was ist dann passiert? Ja, meine Mutter, die kam rein und hat erstmal geschrien wie verrückt und hat Polizei angerufen, und aber das Gutachten, das hat ergeben, dass er hafttauglich ist, und er ist auch verurteilt worden. Als deine, mal eins nochmal anders, als deine Mutter deinen Bruder, deinen toten Bruder gefunden hat, ja, war da dieser Freund auch noch in der Wohnung? Ja. Der war noch in der Wohnung? Ja, er saß daneben. Er saß daneben. Wie lange hat er dann daneben gesessen? Wie lange dauerte das, bis deine Mutter kam? Kann man das rekonstruieren? So ungefähr eine Stunde. Hat er die Tat abgestritten? Hat er, abstreiten kann das ja nicht, aber irgendwie sich zu rechtfertigen oder zu erklären versucht? Zuerst hat er sich versucht, da irgendwie rauszureden, aber es half nichts. Das war doch dann eindeutig. Wann hast du das dann erfahren? An dem gleichen Tag noch? Ja, am gleichen Tag noch. Zu was ist dieser Täter verurteilt worden? 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. Und der war damals selbst erst 15 Jahre alt? Ja. Der sitzt also jetzt irgendwo im Jugendknast? Ja. Mann, ist das eine Geschichte. Tja, sitzt noch seine Zeit ab. Sascha, jetzt bin ich ganz ratlos oder ganz irritiert, dass du nach nur einem Jahr hier jetzt anrufst bei unserer Sendung Ich habe vergeben und sagst, ich habe diesem Freund vergeben, dass er meinen 9-jährigen Bruder erwürgt hat. Ja. Wie kommt das? Warum? Ja, aufgrund seiner psychischen Probleme und aufgrund, dass ich ihn auch sehr gemocht habe. Ja. Zuerst war es natürlich, hatte ich Hass, aber der Hass hat sich dann irgendwie entwickelt in, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber wenn er so große psychische Probleme hat, dann wundert es mich, dass er in einen normalen Knast kommt und nicht in eine psychologisch-psychiatrische Betreuung. Ja, das Gutachten hat halt so ergeben, dass, ich weiß es nicht, ich bin auch heute noch ziemlich fertig. Also ich respektiere das, was du gerade gesagt hast. Ich will dir aber ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Ich will es dir auch nicht ausreden, wenn du das für dich so geregelt hast, dann soll es auch so sein. Aber der eigene Bruder, und auch wenn man den Freund gemocht hat und auch wenn der Freund psychische Probleme hat, es ist ein Mensch ermordet worden. Dieser Mensch war dein Bruder. Na, diese Tat, der heißen viele nicht gut. Ja, das ist auch. Es war auch nicht gut, bestimmt nicht, aber. Ja, um gut geht's ja nun gar nicht. Dass die Tat nicht gut war, diesen Satz wollen wir gar nicht erst so formulieren. Aber ich finde es, sage ich ganz ehrlich, ich finde es schon ein bisschen krass, dass er 15 Jahre gekriegt hat. Also, du hättest es besser gefunden, wenn er milder bestraft worden wäre? Ich hätte es besser gefunden, wenn man ihn in einer psychiatrischen Klinik untergebracht hätte. Geschlossen. Dass man an ihm arbeiten. Ich bin wirklich ganz fassungslos, dass du so sachlich, so tolerant, so mitfühlend daran gehen kannst. Ich glaube, 99% aller Menschen, die jetzt zuhören, die würden diesen Menschen hassen. Eingeschlossen mich selbst. Wenn mein Bruder so umgekommen wäre, da wäre mir das scheißegal, ob der psychische Probleme hat oder so. Ich würde nur meinen Bruder sehen und die Tat. Wie kommt das, dass du so drauf bist? Ich will es dir nicht vorwerfen. Ich will es nur verstehen. Ja, ich habe meinen Bruder wirklich sehr geliebt. Und es ist ja viele Sachen auch abgegangen in ihm. Aber ich habe mich auch gefragt, was muss ein Menschen bewegen, dass er das überhaupt fertig bringt? Was geht in ihn in Ufor. Das muss man auch mal sehen, was hat er erlebt früher. Ja, das glaube ich auch alles. Und es ist auch sehr ehrenwert, dass du dich auch in die Psyche des Täters versetzt. Aber du redest immer über den Täter, du redest nicht über deinen Bruder, der ein Kind war, ein 9-jähriges Kind. Nochmal, ich mache es dir nicht zum Vorwurf, Sascha, bitte versteh mich nicht falsch. Ich will das nur verstehen, wie man so funktioniert, wie du funktionierst. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch mit meiner Vergangenheit zu tun und ich habe so eine ähnliche Tat hinter mir. Du hast so eine ähnliche Tat hinter dir? Ich habe eine ähnliche Tat hinter mir. Ich habe noch ein Verfahren offen wegen versuchten Raubmord gegen meine Oma. Du hast versucht, deine Oma umzubringen? Ja, auch mit den Händen. Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Mit Gott sei Dank nichts passiert, das steht noch im Raum. Also die Oma lebt? Die lebt, ja. Obwohl ich... Wann hast du das gemacht? Obwohl ich vielleicht besser gefunden hätte, wenn es anders wäre. Wenn sie tot wäre? Was redest du? Zwischen mir und meiner Oma hat es viele Streitereien gegeben und das ist auch eine lange Geschichte, wie es dazu kam. Mein Vater hat sich umgebracht, da war ich 16 Jahre. Und von diesem Zeitpunkt an hat meine Oma mich immer wieder gegen meine Mutter aufgehetzt, hat gegen meinen Vater hergezogen und mein Vater hat mich, bevor er gestorben ist, sexuell missbraucht. Und da habe ich versucht, mit ihr das aufzuarbeiten und... Sag mal, Sascha, wann ist das passiert? Das jetzt 2 Monate her. Also das ganze Verfahren läuft? Das Verfahren läuft. Pass auf, Sascha, ich möchte gerne das Gespräch an dieser Stelle abbrechen, weil ich sehr, sehr gerne möchte, dass du mit meinem Psychologen, das ist der Peter heute Nacht, jetzt noch ein paar Worte sprichst. Können wir das bitte so machen? Ja, das können wir machen. Du legst mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja? Okay. Danke. Mann, oh Mann. Unser Thema heute Abend heißt, ich habe vergeben. Gibt es in eurem Leben Ereignisse oder ein Ereignis, das euch sehr zugesetzt hat, das euch sehr verletzt hat, euch vielleicht sogar sehr gedemütigt hat, ihr aber diesem Menschen heute nach langer Zeit oder vielleicht auch nicht nach langer Zeit verzeiht und ihr sagt, okay, schwamm drüber, ich vergebe ihm das und es ist wieder gut. Oder zumindest ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Thomas, 23 Jahre alt. Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas. Wem hast du vergeben? Also ich habe meinen Freund vergeben, der mich vor etwas über einem Jahr mit HIV infizierte, ohne dass ich das wusste. Wie ist es dann für dich ans Tageslicht gekommen? Ja, das war eigentlich nur durch Zufall. Ich habe über meinen Hausarzt einen HIV-Test gemacht. Und dadurch habe ich erfahren, dass ich HIV infiziert bin. Und als ich ihm das gesagt habe, meinte er, dass er das schon vorher wusste, dass er ebenfalls HIV infiziert ist und dass ich meine Infizierung halt über ihn erlitten habe. Wie lange warst du mit dem zusammen damals? Wir sind heute immer noch zusammen. Wir sind jetzt mittlerweile 3 Jahre gut zusammen. Also wir waren schon 2 Jahre zusammen gewesen, als ich mich infiziert habe. Das heißt, er ist als HIV-positiver Mensch in eure Beziehung gegangen? Wahrscheinlich ja. Ich habe auch weiterhin gar nicht mehr mit ihm darüber geredet, über die Infizierung oder sonst was, weil er ist jetzt mittlerweile ist das HIV bei ihm ausgebrochen und ihm geht es jetzt ziemlich schlecht und das Einzige, was ich jetzt halt noch machen kann, ihm gut zureden und helfen. Aber wir halten das nochmal fest. Ihm war bewusst, dass er positiv ist und er hat es dir nicht gesagt und ihr hattet ungeschützten Geschlechtsverkehr. Genau. Was gewesen. Und als du dann diese Diagnose oder diese Mitteilung von deinem Arzt bekommen hast und dann auch rauskam, wie es passiert ist, was hast du denn da diesem Mann, deinem Freund gegenüber empfunden? Fast, das muss ich ganz ehrlich sagen. Was hast du dem gesagt, als du ihm dann zum ersten Mal vor die Augen getreten bist? Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn nie wiedersehen will und dass er mich auch bitte in Ruhe lassen soll. Und ich weiß nicht, ich war da irgendwie erst mal eine Zeit lang für mich gewesen. Und Lebtet ihr da zusammen? Also in einer Wohnung? Wir lebten nicht zusammen, nein. Das hatten wir, wir haben nicht zusammen gelebt. Wie hat er sich denn zu rechtfertigen versucht dann? Ja, er meinte, ich weiß nicht, also er meinte zu mir, als hätte ich wüsste das schon. Obwohl er es mir nicht gesagt hat. Was ja eine dämliche Ausrede ist, ne? Ja, ich weiß auch nicht, also was er sich dabei gedacht hat. Und wie gesagt, ich habe mich da erstmal eine Zeit lang verkrochen gehabt, mit niemandem drüber geredet. Und dann habe ich erfahren, dass er im Krankenhaus liegt. Ach, du hast denn in dieser Zeit auch keinen Kontakt mit ihm gehabt? Nein. Wie lange dauerte diese Zeit? Diese Zeit dauerte bis vor 2 Monate. Also insgesamt dann ein knappes Jahr, oder wie? Bitte? Wie lange dauerte das, dass du mit ihm dann nicht mehr geredet hast? Ja, knapp ein Jahr. Knapp ein Jahr, Und dann hast du erfahren, dass er im Krankenhaus liegt, weil die Krankheit ausgebrochen ist. Weil, hat dich das dann milder gestimmt oder versöhnlich gestimmt, dass er nun so schwer erkrankt ist? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, doch. Und wie gesagt, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich nie verziehen, wenn bei ihm das Heil vorher nicht ausgebrochen wäre. Und jetzt ist halt zu spät zu verzeihen, weil helfen kann man ihnen mittlerweile auch. Liebst du diesen Mann noch? Ja. Obwohl er dir das angetan hat? Ja, ich weiß nicht warum, aber in irgendeiner Weise auf jeden Fall, ja. Hat er denn jetzt, wo er selbst so gestraft ist, sage ich mal, so betroffen ist, hat er denn jetzt mal ein Wort des Bedauerns geäußert? Jein. Was heißt das? Einzige, was ich von ihm gehört habe, war gewesen, dass dass alles, was er jetzt durchlebt, werde ich auch noch durchleben und deswegen werden wir auch noch zusammen. Also wir sind ein Teil voneinander jeweils. Wir werden zusammen. Moment mal, der liegt jetzt im Krankenhaus, ist schwer krank und der sagt dir von seinem Krankenbett aus, das wirst du alles auch nochmal durchmachen und das verbindet uns? Genau, so ist das. Und ich meine, das ist doch abscheulich, Thomas. Entschuldige, wenn ich jetzt deinen Freund beleidige, den du liebst, aber es dreht sich mir der Magen rum. Was ist denn das für eine Liebe, wenn man es darauf angelegt hat und das scheint er getan zu haben und das dann auch noch so äußert? Ja, ich weiß das, aber in irgendeiner Weise ist die Liebe stärker wie der Schmerz bei uns. Ich weiß nicht, wenn ich mich selber höre, dann sehe ich auch, was rede ich da überhaupt. Es klingt ja fast so, als wäre es für ihn eine Genugtuung, dass du das jetzt eventuell auch durchleben wirst müssen, irgendwann. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Weißt du, was ich jetzt eigentlich erwartet hätte? Ich hätte erwartet, dass der jetzt, wo er selbst so gebrochen ist, vom Krankenbett aus zu dir sagt, hier Thomas, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht, kannst du mir das verzeihen? Das hatte ich eigentlich jetzt erwartet, dass er das zu dir sagt, wo du wieder zu ihm zurückgekommen bist quasi. Und dann sagt er das krasse Gegenteil quasi. Du machst das Ganze auch nochmal durch und das verbindet uns. Ja, so war der Christian schon immer gewesen. Ich weiß nicht, es war schon immer so. Also, aber verletzt dich das nicht unglaublich? Teilweise schon, aber teilweise denke ich auch daran, dass uns das in irgendeiner Weise, weil jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Dass es uns in irgendeiner Weise vielleicht doch verbindet. Weil jetzt muss ich mit dem leben, was ich habe. Und das ist eben das Einzige. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Woran ich festhalten kann. Ja gut, nun mal langsam. Du bist nur in Anführungszeichen HIV-positiv. Bei dir ist die Krankheit nicht ausgebrochen. Und du wirst dich genug mit dem Thema beschäftigt haben, dass aufgrund der Medikamente, die man mittlerweile hat und der Kombinationsanwendungen, dass die Chancen relativ günstig sind gegenüber noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren, dass man vielleicht doch so lange leben kann, bis endgültig ein Medikament gefunden wird. Das weißt du. Ja, aber daran sollte man in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr glauben. Daran sollte aber jeder glauben, der HIV-positiv ist, denn nur auch mit so einer positiven Einstellung kannst du letztendlich leben und auch weiterleben und auch gut leben. Und man muss gut leben, wenn man positiv ist. Was nutzt es, wenn man... Ich habe gut reden, aber ich gebe nur wieder, was mir HIV-positive Leute erzählt haben. Dass es natürlich auch eine Sache der Seele und der Einstellung ist, dass man dem Körper und dem Leben gut gegenübersteht. Ja, also das, was ich mir am meisten wünschen würde auf der Welt, wäre, dass ich so lange lebe, bis ein Mittel erfunden wird. Aber die Chance, die ist doch ziemlich gering. Und von daher rechne ich mal mit dem Schlimmsten, auch wenn es besser kommen kann. Weil wenn man mit dem Schlimmsten rechnet, dann kann es viel schlimmer werden. Und dieses hat dir dieser Mann angetan. Das hat er mir angetan. Du könntest ihn ja anzeigen sogar, weißt du, ne? Ja, das gut, wäre das, aber, glaube ich, nein, nicht mehr sinnvoll. Nein, natürlich nicht. Das meine ich jetzt nicht als ernsten Vorschlag. Aber ich meine, es ist ja strafrechtlich sogar relevant, so etwas zu machen, was er getan hat. Ja, schon, aber ich weiß nicht. Selbst, ich hätte ihn auch in der Zeit, dass wenn die Krankheit nicht bei ihm ausgekommen wäre, hätte ich ihn nicht angezeigt dazu, weil die Liebe eigentlich viel zu groß gewesen. Ja, es ist mir so rätselhaft. Ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe es ja selbst nicht, Domian. Gehst du ihn jeden Tag besuchen? Ich gehe ihn jeden Tag besuchen, ja. Vor zwei Stunden bin ich auch erst wieder aus dem Krankenhaus rausgegangen und ich weiß nicht, also. Wie schlimm steht es denn im Moment um ihn? Ja, das Einzige, was ich weiß, also er hat noch weniger wie einen Monat zu leben. Von daher versuche ich in den Monat noch so Leben so schön wie möglich zu gestalten, indem ich ihn besuchen gehe und ihm Geschenke bringe, ihm gut zurede. Und vielleicht das Einzige, was ihn jetzt noch retten könnte, wäre ein Wunder. Ja, es ist ja rührend, was du sagst. Und natürlich muss man jedem Menschen ein erträgliches Sterben wünschen und man muss jedem Menschen wünschen, dass er jemanden hat in diesen ernsten Stunden, der ihn liebt. Aber gleichzeitig empfinde ich sogar, obwohl ich so weit weg von euch bin, Zorn und Wut auf diesen Mann. Und noch mehr Wut auf ihn, weil er gar kein Unrechtsbewusstsein hat. Ja. Tja. Also, es ist dein Weg, den du jetzt gehst und zu dem du dich entschieden hast und da will ich dir auch nicht reinquatschen. Es ist die Situation, die ich habe und ich habe mich so entschieden, ich muss das sowieso noch durchleben und wenn ich es mit ihm zusammen durchlebe, dann weiß ich wenigstens, was auf mich zukommt. Ich kann... Also, hast du Kontakt zu den örtlichen AIDS, zu der örtlichen AIDS-Hilfe, wo du lebst? Nein, das heißt, ich war da gewesen, aber ich habe... Ich habe mit meinen Ärzten Kontakt und wie gesagt, nee, habe ich nicht mehr. Ich würde dir das dringend empfehlen. Vielleicht im Moment hast du andere Sorgen, aber perspektivisch auf jeden Fall mal mit der AIDS-Hilfe Kontakt aufzunehmen, um vielleicht auch ein anderes Bewusstsein über diese Krankheit zu bekommen oder die drohende Krankheit zu bekommen. Nee, gut. Was soll das großartig bringen, wenn ich mich mit der AIDS-Hilfe in Kontakt setze? Dass du dich einfach intensiv auseinandersetzt mit der Krankheit, dass du über die Forschung optimal informiert wirst, dass du dich mit Leuten auseinandersetzt, die in deiner Situation sind und dass du seelisch einfach unterstützt und aufgebaut wirst. Es ist immer gut, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Ja, natürlich schon. Ich habe so ein bisschen Sorge, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, dass du doch vielleicht zu sehr abdriftest ins Finstere oder Depressive und zu fatalistisch denkst, es geht ja eh zu Ende. Es geht überhaupt noch gar nicht mit dir zu Ende, überhaupt nicht. Nein, ich denke auch nicht so. Ich meine, ich kann mich auch beim besten Willen nicht. Ich weiß, ich bin zwar HIV-infiziert, aber ich kann mich nicht mit den anderen HIV-Infizierten auf eine Stufe stellen. Also ich weiß nicht, ich könnte mir nie vorstellen, dass bei mir überhaupt die Krankheit ausbrechen könnte. Was ich mir eigentlich wünsche, ist einen schnellen, schmerzlosen Tod. Den kann man natürlich mit HIV nicht haben, aber es ist halt so. Jetzt wünsche ich dir erstmal für dich, dass du diese nächsten Monate gepackt kriegst, sage ich mal. Das ist ja wahrscheinlich auch eine sehr schwere Belastung, die da auf dir bürdet. Und dennoch wünsche ich mir auch noch, dass du vielleicht doch mal darüber nachdenkst, mit dem Tipp, was die AIDS-Hilfe betrifft. Da sind so tolle Leute, da arbeiten so engagierte Menschen. Ja gut, ich weiß nicht, also ich denke schon, wenn du das sagst, werde ich versuchen, mit der AIDS-Hilfe Kontakt aufzunehmen. Vielleicht auch, wenn es denn passiert ist, dass ein Freund gestorben ist, auch um da noch eine Hilfe, einen Halt vielleicht zu finden. Also wie gesagt, dann habe ich auch mehr Zeit über meine Situation. Eben, ja, genau, genau. Und dann, ich weiß nicht, also ich versuche es wenigstens. Ja. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ja. Und ich wünsche dir für dein Leben wirklich von Herzen alles, alles Gute, Thomas. Ja, alles klar. Auf Wiederhören. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. 1.30 Uhr und 17 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Auf die Sekunde. Hier ist Radio 1 live und das wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema: Ich habe vergeben. Wem habt ihr in eurem Leben schon vergeben? Groß vergeben vielleicht. Obwohl dieser Mensch euch Großes, Schlimmes oder gar Furchtbares angetan hat. 0800 5678 111, die kostenfreie Telefonnummer. Es geht weiter mit Michelle und die ist 18 Jahre alt. Oder der? Die? Die, ne? Hallo? Michelle? Hallo? Ja? Ja, hallo. Ist das richtig ausgesprochen? Michelle? Ja, Michelle. Ja. Und du hast auch jemandem vergeben? Ja. Wem? Meinem Freund. Deinem Freund? Ja. Vor 4 Wochen. Also ich arbeite jetzt als Putzfrau. Mhm. Schon längere Zeit. Mhm. Und dann kam ich mal... Ja, 2 Stunden knapp kam ich eher nach Hause, weil ich wohne bei meinem Verlobten. Und dann... Michael, irgendwas brummt und summt immer zu deinem Hintergrund, in deiner Leitung. Hörst du das auch? Jetzt ist ja. Gut. Ja, da ist es wieder. Ich frage mal in die Regie, ist das ja nervig? Mich stürzt sehr auf dem Kopfhörer, oder können wir es weitermachen? Okay, dann machen wir es weiter. Erzähl weiter, Michael. Ja, und dann kam ich nach Hause und ich guck, keiner da erst. Dann habe ich sowas im Schlafzimmer und ich so, oh toll, der wird wohl im Schlafzimmer sein. Ich mach die Tür auf und dann liege ich da mit meiner beste Freundin im Bett. Mhm. Also ich war fertig, ich wusste im Moment erst nicht, was ich machen wollte. Klassische Situation, ne? Mhm. Was hast du gemacht? Dann habe ich einen Blackout gekriegt irgendwie. Ich habe mich umgedreht, ich habe alles vom Tisch runtergeschmissen. Ich habe gegen die Tür getreten und dann bin ich nach Hause bei meinen Eltern. Mhm. Und hab gefragt, ob ich da bleiben kann. Mhm. Und dann blieb ich auch. Und nach 2 Tagen hatte mich dann mein Verlobter angerufen. Aber erst nach 2 Tagen? Ja. Nach 2 Tagen. Und dann? Ob ich mal kommen könnte und so. Sehr wichtig. Mhm. Ja. Und ich bin mal aus Neugier bin ich dann mal runtergefahren. Mhm. Und dann kam ich rein. Und da hatte der Blumen auf dem Tisch. Und, ach, ich weiß nicht, und dann war er am Erzählen gewesen, dass es ihm leid tut, er war am Weinen gewesen. Mhm. Und ich musste auch irgendwie, fing ich dann auch an zu weinen. Er hat geweint, hat das denn auch erklärt, wie es dazu gekommen ist? Ja, also es war meine beste Freundin, sie hätte ihn angeblich verführt und so. Mhm. Hat die sich dann eigentlich dann auch bei dir gemeldet, kurz danach? Nein. Gar nicht? Ich hatte sie hinterher angerufen. Mhm. Und da war ihre Mutter dran, sie wäre nicht da. Also sie hat sich verleugnen lassen. Ja, ja. Und da hat die Firma auf der Straße gesehen. Und habe ja auch gedroht, wenn ich sie irgendwo alleine erwische, dass ich sie erstmal verhauen will. Das hast du gesagt? Ja. Hast du gedroht? Ja. Ist das denn nun einmal passiert oder hatten die schon länger was miteinander? Das weiß ich nicht. Da hat der Freund nicht zugesagt, dein Verlobter. Wie lange liegt das jetzt zurück, die Geschichte? 4 Wochen. Ach, das ist noch sehr frisch. Und seit 4 Wochen hat sich die Freundin, die angeblich deine beste Freundin ist, nicht gemeldet. So ungefähr fast 1 Woche. Hat sie sich doch gemeldet? Nee, ich habe sie ja gesehen. Ich hatte mich ja gemeldet. Ja. Nach 4 Tagen, kann man sagen. Mhm. Und da hat sie immer... Ihre Mutter war dran. Du hast erzählt. Und dann hast du sie jetzt zufällig getroffen irgendwo. Ja. Und wie ist das dann abgegangen? Ja, sie war von Weitem weg. Ja, ich war auch alleine und ich hatte so Wut gehabt, wie ich sie gesehen habe und habe ihr gesagt, wenn ich dich erwische, möchte ich kalt und was weiß ich. Ach, das hast du auf der Straße dann gesagt? Ja. Ach so, ich dachte, du hast das ausrichten lassen über die Mutter. Ah ja. Mhm. Dann ist sie abgehauen. Ja. Mhm. So, jetzt hast du gerade gesagt, du, obwohl das eine große Verletzung ist, du verzeihst deinem Freund, deinem Verlobten. Ja. Aber ich habe ihm gesagt, wenn das nochmal vorkommt, ist bei mir vorbei. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen schon, ein Paar? Ja. Ja, mh. Du bist jetzt noch sehr geknickt, ne? Ja, also bei mir ist das Vertrauen erstmal... Mhm. Er muss, glaube ich, ganz viel tun, um dieses Vertrauen wieder aufzubauen, ne? Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall hast du aber gesagt, ich gebe uns nochmal eine Chance. Ich glaube dir das jetzt so. Ja. Und vielleicht ist es irgendwann vergessen, wenn er sich jetzt ordentlich verhält, ne? Ja. Ist er denn besonders nett und liebevoll zu dir jetzt seitdem? Oh ja. Das ja. Mhm. Vielleicht war es ja wirklich nur ein, Michelle, ein Ausrutscher und eine dumme Sache. Vielleicht ist er auch nur wachgerüttelt worden jetzt dadurch und... Mhm. Konzentriert sich jetzt wirklich voll auf dich und eure Beziehung. Hoffen wir das mal, ne? Ja. Alles Gute. Ja. Tschüss, Michelle. Okay. Tschüss. Sandra, 37 Jahre alt. Hört. Ist da. Was? Ich höre dich. Hörst du mich ja. auch? Ja, ich höre dich auch, ja, Sandra. Ja, prima. So, vergeben. Ja. Derjenige, dem ich vergeben habe, und das ist noch gar nicht so lange her, ist... Derjenige, der mich vor relativ langer Zeit auf den Strich geschickt hat. Vor relativ langer Zeit? Ja. Wie alt warst du? Ich war Anfang 20. Wer hat dich auf den Strich geschickt? Also es war jemand, ich bin natürlich wirklich naiv zum Quadrat gewesen, den ich kennengelernt habe in der Stadt, in den ich mich verguckt habe und habe dann gedacht, jetzt versuchst du mal, ob du den anbaggern kannst. Und es war jetzt nicht so die Zuhälter-Variante, wo jeder drüber stolpert und sofort dran riechen kann, dass es einer ist. Mhm. Vielleicht war ich auch einfach zu blöd. Und ja, und eigentlich bevor ich richtig geschnallt habe, hat er mich eingesackt. Aber eher so auf die psychologische Art und Weise, nicht indem er mich also zwangsweise so in den ersten Tagen irgendwo hingeschleppt hat. Und ich habe das erst gemerkt, als es schon passiert ist im Prinzip. Als du quasi schon im Milieu drin gesteckt hast. Genau. Mhm. War es denn wirklich ein Zuhälter? Oder hat ja, er nur... auf jeden Fall. Es war so ein bisschen die Edelvariante und die, ich bin eigentlich der nette Junge von nebenan, deswegen hat es wahrscheinlich auch ein bisschen länger gedauert, bis ich es überhaupt gemerkt habe. Hat er sich denn bei dir eingeschleimt auch und dir erstmal so eine Liebesbeziehung vorgetäuscht? Ja, klar. Mhm. Mhm. Also das hat natürlich prima funktioniert. Mhm. Aber da muss man doch irgendwann auch, mit 20 ist man ja nicht mehr blöd, da muss man doch irgendwann... völlig geschockt sein, wenn der Geliebte, den man liebt, sagt, hier, geh mal da und da hin und verdiene damit Kohle. Das ist beim allerersten Mal. Was ist da in dir vorgegangen? Ja, ich denke mal, das ist ein solcher Schock, dass das ist, glaube ich, auch das Schlimmste gewesen. Und das ist mir bis heute oder bis vor kurzem halt hinterhergelaufen. Mhm. Denn die Konsequenz, die wirst du erstmal eine ganze Zeit lang, auch danach, wenn du gut rausgekommen bist, nicht mehr los, weil du natürlich dein Vertrauen überhaupt nirgendwo mehr reinsetzt. Dennoch, Sandra. Als du es dann tun musstest oder solltest, was hast du denn da gedacht? Ich glaube, ich habe versucht, mir das Ganze immer wieder schön zu reden, weil ich sage heute, wahrscheinlich hätte ich es anders nicht ertragen. Ja, die Frage, die sich ja wirklich stellt, ist, warum bist du nicht gegangen? Genau in dem Moment, warum hast du in dem Moment nicht gesagt, nee, also bist du bescheuert und tschüss? Ja, die Frage, die habe ich mir ewig gestellt. Mhm. Da habe ich also bislang auch nicht die richtige Erklärung für, außer dass ich mir denken kann, ich bin ein Typ, wenn ich jemand oder wenn ich etwas haben will, dann kämpfe ich dafür. Und ach so, es ist, du hast dir vorgestellt, dass du diesen Mann nur wirklich haben kannst, wenn du das tust, was er will. Ja. Ja. Ah ja. Mhm. Allerdings immer mit dem Bewusstsein, weil ich ja nun wirklich nicht doof bin, behaupte ich zumindest mal, dass es natürlich völliger Schwachsinn ist, was ich da tue. Mhm. Und dass das auch mit Liebe seinerseits überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Gar nicht. Er hat aber nicht gedroht oder auch keine Gewalt auf dich ausgeübt. Doch, gedroht hat er schon. Das auch. Mhm. Also ich bin sehr aufmüpfig geworden. Ich bin auch rhetorisch nicht ganz ohne. Mhm. Hab versucht, mit ihm Diskussionen zu führen. Und bin also dann auch mal etwas aggressiver geworden. Mhm. Und da hat er dann auch angefangen, mich körperlich zu bedrohen. Beziehungsweise natürlich auch mit dem Kreis zu bedrohen, den er um sich herum hatte, den ich dann mittlerweile sehr wohl kannte. Mhm. Hat er dich auch mal geschlagen? Er hat mir einmal richtig eine gelangt. Mhm. Aber das ist jetzt, also ich sag mal, weniger dramatisch. Das hat mich auch weniger verletzt. Mhm. Als der Druck, der ansonsten herrschte, und dann bin ich auch regelrecht eingesperrt gewesen. So, das war Anfang, da warst du Anfang 20. Ja. Wie lange warst du dann in diesem Job? Gott sei Dank nur ein paar Monate. Mhm. Ich habe eigentlich ein recht gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt. Mhm. Meine Mutter hatte den siebten Sinn, obwohl ich das verheimlicht habe, weil ich mich geschämt habe und weil ich Angst hatte vor den Konsequenzen, weil er mir gedroht hat, wenn du jemand was sagst, dann gibt's Theater, ne? Und ich habe also mit Tricks, also irgendwie zwischen den Zeilen meiner Mutter, glaube ich, auch was vermittelt und bin dann eingesperrt gewesen, habe auch mal ein Telefonat geführt. Das hat mich also sehr viel Tricks gekostet, das führen zu können. Und meine Mutter hat dann mit meinem Vater versucht, mit der Polizei also wirklich die Sache einzukreisen. Und es war gar nicht so einfach, weil er auch sehr intensiv im Drogengeschäft hing und im Waffengeschäft. Und meine Eltern wollten natürlich nicht, dass ich in Gefahr komme. Mhm. Aber es ist dann endgültig dann letztendlich doch gelungen. Es hat gedauert. Mhm. Meine Eltern haben mir nicht gesagt, dass sie mit der Polizei zusammenarbeiten. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass er also von morgens bis abends irgendwann observiert wurde. Ah ja, ah ja. Und dann kam ein Wochenende, wo wirklich in einer absoluten kinoreifen Nacht- und Nebelaktion er geschnappt wurde. Und ich kurz danach in meiner Wohnung gestellt, wie im Film, 10.000 Polizisten vor der Tür, ich abgeschleppt worden zum Präsidium, ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Mhm. Und da sind aber dann meine Eltern zeitgleich auf den Hof gefahren und das hat mich dann sehr beruhigt und dann bin ich verhört worden. Und hast du denn irgendwie später nochmal Angst gehabt, dass da so eine Racheaktion vielleicht von ihm kommt? Er ist ja vermutlich... Kam auch. Ja, also es kam eine Gerichtsverhandlung, in der ich ausgesagt habe und wir standen also regelrecht unter Polizeischutz und ich musste dann... Er ist also aufgrund eines sehr guten Anwalts und natürlich seiner guten Freunde auf Kaution freigekommen und da musste ich dann doch für einige Monate die Stadt verlassen. Mhm. So, nun sind viele Jahre vergangen seitdem. Ja. Jetzt sagst du heute, und dich hat dieses Thema dann so angeregt, als du es gehört hast, und gedacht, da rufe ich jetzt an und erzähle das. Wieso hast du dem verziehen? Weil ich irgendwann gemerkt habe, dass mich diese ganze Geschichte, das hat natürlich viele, viele Konsequenzen hinter sich hergezogen, aber eben vornehmlich emotional. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich damit nicht klarkomme, wenn ich immer mit Hass und Rachegefühlen durch die Welt laufe. Und Hass ist kein guter Lebensbegleiter. Nee, überhaupt nicht. Er zermürbt die Menschen. Also ich habe einfach gemerkt, es lässt mich nicht los. Mhm. Ich habe natürlich keinen Kontakt zu ihm gehabt, weil da habe ich nicht den größten Wert drauf gelegt. Bis heute nicht. Nee, ich habe ihn mal irgendwo in der Stadt getroffen. Mhm. Das ist jetzt aber auch schon wieder lange her, weil ich mittlerweile auch nicht mehr in der gleichen Stadt wohne. Mhm. Und habe immer noch gemerkt, ich bin damit überhaupt nicht fertig. Mhm. Und wenn ich einen Film gesehen habe, wo irgendwas mit Prostituierten, mit Zuhältern... Nun war das so eine kluge Überlegung. Du hast sicherlich recht, was du gerade gesagt hast. Aber reicht das aus, sich das einfach so rational klarzumachen? Nee. Oder warst du in einer Therapie oder hast du irgendwas gemacht? Also Therapie ist auch gelaufen. Dazu habe ich eine Mutter, die quasi fast Therapeutin ist, die mit mir sehr viele Gespräche geführt hat. Was war denn... Dann kam aber auch noch eine andere Lebensanschauung. Die habe ich allerdings so bewusst noch nicht allzu lange... das ist aber auch nur meine Meinung, da will ich niemanden mit, ich sag mal, umbiegen, dass ich davon überzeugt bin, dass wir in jedem Leben, mal vorausgesetzt, wir hätten mehrere, selbst wenn wir nur eins haben, lernen müssen. Mhm. Und dass jeder so seine Aufgaben hat. Mhm. Und ich denke mal, vielleicht musste ich eine solche Aufgabe kriegen, um irgendwas zu lernen. Mhm. Und vielleicht hat dieser Mensch auch eine Aufgabe, die er lösen muss. Und dann sehe ich das wirklich ganz global und denke mir, er ist im Prinzip genauso ein armes Schwein oder glückliches Schwein wie alle anderen. Aber diese Ideologie, sage ich jetzt mal, oder dieser Glauben, diese Anschauung, die du für dich als richtig empfindest, hat bewirkt, dass du jetzt mit dieser Sache im Prinzip abgeschlossen hast und auch deinen Frieden geschlossen hast. Ja, und zwar in dem Moment, wo ich mir gesagt habe, wenn ich es mir nur theoretisch vorstelle, dass ich entweder in diesem Leben oder mal angenommen, nur theoretisch, ich hätte vielleicht schon mal gelebt, jemanden unglaublich geschadet habe, dann bin ich auch nicht besser. Und ich glaube, dass das ganze System nur funktioniert, wenn wir irgendwann einander vergeben können, egal wie schlimm es war. Nicht indem wir sagen, es ist nicht schlimm, aber indem wir einfach das, was schlimm war, vergeben können. Und mir hat das letztendlich als einziges zum Schluss mal... Es ist wunderbar, es ist völlig egal, wie man sich das, wie man das sieht. Hauptsache, es funktioniert dann so und es funktioniert bei dir und das ist gut. Und es gibt deinem Leben wahrscheinlich eine ganz neue Sichtweise und Antrieb. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Ich danke dir. Liebe Sandra, tschüss. Danke, tschüss. Bernd, 40 Jahre alt, morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ja, schön, dass ich mal mit dir reden kann. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja. Und du hast zu dem Thema angerufen, ich habe vergeben. Ja, genau. Wem hast du denn vergeben? Ja, ich habe dem Mörder meiner Freundin vergeben. Noch eine Mordgeschichte. Der Mörder deiner Freundin. Wann ist deine Freundin ermordet worden? Wie lange liegt das zurück schon? Das liegt jetzt 5 Jahre zurück. Wie lange warst du mit ihr zusammen? Ja, knapp ein halbes Jahr. Und was ist da genau passiert? Ja, also ihr hatte von ihrem Vater die Wohnung bekommen und ein Auto. Und das ist ihm, dann hat die Maria gesagt, nee, das will sie nicht mehr. Hat ihm das Auto weggenommen und die Wohnung, da konnte er auch nicht mehr wohnen. Und das ist wahrscheinlich Hass und Eifersucht. Ich war ja auch noch ihr Freund und... Ich meine, das verstehe ich nicht. Über wen reden wir jetzt? Über den Vater von Maria? Nein, über den Mörder. Das ist, ich kann ja sagen, also aus welchem Land er kommt. Ja, sag's doch. Das ist ein Rumäne. Ja. Und in welchem, waren das ein Bekannter, ein Bekannter von ihr? Das war ein Bekannter von ihr, mit dem ist er öfter auch mal weggegangen. Und ich habe ihr leider nicht frühzeitig gesagt, hör mal zu, er oder ich, und lass die Finger von ihm. Sie ist noch weiter mit ihm weggegangen. Und was war das gerade jetzt mit der Wohnung und dem Auto? Das habe ich nicht verstanden. Ja, also er wohnte bei ihrem Vater auf dem Land. Er wohnte bei ihrem Vater? Bei ihrem Vater. Also dieser Mann wohnte bei dem Vater von Maria? Ja. Und fuhr auch noch das Auto von dem Vater, konnte das mitbenutzen. Und das wollte sie nicht mehr. Also, er hatte dann die Wohnung auch nicht mehr, da konnte da nicht mehr wohnen. Und wahrscheinlich, er hatte 4,2 Promille Alkohol damals intus gehabt. Und hat, ich weiß auch nicht, aus dem Affekt heraus, sie haben sich gestritten. Er wollte wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, ob es um das Auto oder um die Wohnung ging oder worum es überhaupt ging. Es ging um die Wohnung des Vaters, oder wie? Ja, ja, anscheinend, ja, ja. Und dann war ich ja, dann wusste er auch noch von mir, dass ich mit Maria auch zusammen bin. Und wahrscheinlich war das auch irgendwie, ja, aus Eifersucht. Und ich weiß auch nicht. Was hat er denn gemacht? Wie hat er sie umgebracht? Ein Messerstich. Es waren 2 Messerstiche und der erste war, glaube ich, traf direkt ins Herz. Wie alt war Maria? 40. 4 Promille, sagst du? 4,2 Promille. So 4,2 Promille. Ja, und da habe ich mich gefragt, ja, meine Güte, also der kann ja eigentlich kaum noch laufen. Und wie der das überhaupt... Zu was ist er denn dann verurteilt worden? Wahrscheinlich nicht zu viel wegen des Alkohols. 6,5 Jahre. Aber er ist jetzt wieder auf freiem Fuß. Ich habe ihn sogar mal am Bus getroffen jetzt. Und mit ihm geredet auch? Ja, ich habe auch mit ihm geredet. Ich habe also, anstatt zu sagen, hör mal zu, wie geht's, habe ich nicht viel Aufhebens gemacht, habe ihm direkt, weil mir das auf der Seele brannte, habe ihm direkt gesagt, hör mal zu, ich habe dir vergeben. Und da konnte er überhaupt nichts mit anfangen. Da hat er nur irgendwie den Kopf geschüttelt und hat gesagt, hör mal zu, du bist krank. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Ja, er konnte das direkt an, du bist krank. Und dann habe ich das Gespräch direkt abgebrochen. Also er konnte gar nicht verstehen, dass jemand so etwas vergibt. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht hat er auch gar nicht in dem Moment an die Tat gedacht. Vielleicht, ich weiß auch nicht. Jetzt erklär, aber auch mir wieder. Ich habe das ja gerade schon so gesagt, dass ich das eigentlich nicht so verstehen kann. Das ist natürlich ganz vernünftig, vernunftsgemäß gedacht, aber da setzt die Vernunft ja aus bei solchen Geschichten. Wenn du sagst, naja, der war ja ganz besoffen, der kann ja gar nichts dazu, der konnte ja gar nicht mal gerade stehen. Aber mit Vernunft geht man ja in der Regel nicht an solche Geschichten ran. Wieso funktioniert das bei dir? Oder hat es bei dir funktioniert? Meinst du mit dem Vergeben? Ja, mit dem Vergeben, ja, ja. Ja, also erstmal, was die Vorrednerin eben auch gesagt hat, kann ich mit Hassgedanken nicht leben. Also ich könnte, das würde mich irgendwie zermürben, wenn ich die ganze Zeit irgendwie ihn hassen würde oder das ist irgendwie so nicht mein Ding. Und also machst du es auch so, damit es dir auch besser geht? Damit es mir auch besser geht, damit ich meinen Frieden habe. Das liegt 5 Jahre zurück. Seit wann hast du ihm vergeben? Ach, das war eigentlich relativ schnell, also. Oh, das auch noch? Das auch noch, ja. Also, ich muss dazu sagen, ich glaube an Gott und ich glaube, dass Gott mir auch vergeben hat und dann denke ich, wenn er ein reuiges Herz irgendwann mal die Tat bereuen wird, ich weiß nicht, ob er sie schon bereut hat, hat er im Gerichtssaal gesagt, er bereut es. Warst du nicht dabei? Bitte? Warst du nicht dabei? Ich war dabei im Gerichtssaal. Weil du das angeblich, hat er gesagt. Nee, der hat gesagt, er hat das bereut. Ja. Nee, angeblich war jetzt verkehrt. Ja. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn er mal vor Gott tritt und die Tat bereut und dann wird ihm Gott auch vergeben. Und daraus, da habe ich gedacht, na gut, also dann kann ich ihm auch vergeben, Ich weiß gar nicht, ob ich es bewundern soll oder ob ich Kopfschütteln soll. Ich könnte es nicht. Ich glaube, ich würde jahrelang oder mein Leben lang hassen, wenn mir mein Freund, meine Freundin ermordet würde. Ich weiß es nicht. Also mir ist es ganz fremd, mir so etwas für mich vorzustellen. Das hat aber nichts zu sagen. Ne? Das ist jetzt mein Ding und das, was du gesagt hast, ist dein Ding. Das habe ich jetzt wertfrei gesagt. Ich bewerte dich nicht negativ damit, ne? Nicht, dass du mich da falsch verstehst, Bernd. Das war deine Geschichte zum Thema Ich habe vergeben. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute, Bernd. Ja, danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Eggy ist dran und Eggy ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Was ist bei dir passiert, dass du sagst, ich habe vergeben? Ja, und bei mir ist Folgendes, ich habe meinem Vater vergeben. Und es ist eine komische Geschichte, aber mein Vater hat mich von klein auf nur geprügelt und mich als Prügelknabe und so weiter genommen. Und zwar ist Folgendes, mein Vater war Bürgermeister in der Zone. Meine Mutter war Parteisekretär, die wollten Vorbilder sein. Und der Junge, ja, wie so ein Junge ist, der ist, ja, macht mal seinen Blödsinn, macht seine Scheiße und so weiter. Ja, und dafür wurde ich immer so geprügelt, dass ich in der Schule manchmal tagelang nicht sitzen konnte. Da gab es auch Tage, da hat der Lehrer mir ein Kissen noch gebracht, der hat so Holzbänke, dass ich... Also immer auf den Po geprügelt? Auf den Po, egal wohin. Mit was hat er dich geschlagen? Mit was? Mit einer Lederpeitsche. So, dass du richtige Verletzungen auf der Haut auch davon getragen hast? Ja, da habe ich heute noch Narben davon. Weil du hast geblutet? Selbstverständlich. Und ich habe einen Hass gehabt. Ich habe mich dann mit 14 Jahren dagegen gewehrt. Da habe ich ihn verprügelt. Hast du ihn verprügelt? Ja, da ist meine Mutter dazwischen gegangen. Ich glaube, ich hätte ihn totgeschlagen. Da warst du schon kräftig? Und ja, da war ich so weit, dass ich es schaffen konnte. Und ich wusste, mein Vater, da war auf dem Magen operiert und da habe ich eben günstig getroffen mit dem ersten Hieb und dann habe ich den losgeschlagen. Also ich muss sagen, da war ich schon, ich hätte ihn dort gebocht damals. Die Mutter ist dazwischen gegangen? Meine Mutter ist dazwischen gegangen und die hat mich davon abgehalten. Bin ich froh drüber. Ich habe von der Zeit an bis voriges Jahr mit meinem Vater nie wieder gesprochen. Nie wieder gesprochen? Nie wieder. Seit deinem 14. Lebensjahr? Ja. Ihr habt aber noch lange zusammen gewohnt in einer Wohnung. Nein. Nein. Mein Vater, der ist dann als Bürgermeister abberufen worden. Der ist dann weggezogen. Und die? 50 Kilometer weg. Der Vater alleine? Meine Mutter ist 2 Jahre später hinterher gemacht. Ich habe meine Lehre alleine durchgezogen. Das heißt, du bist mit 16, hast du dich von der Familie schon getrennt? Die Familie, ja. So, jetzt hast du ich so habe alleine meinen Lebensunterhalt verdient. Ich habe bei einem Bauern gearbeitet. Das der hat mir zu essen gegeben. Ich habe in der Ziegelei gearbeitet, dass ich ein bisschen was Geld hatte. Also eine verdammt harte Jugend. Absolut harte, wenn ich dran denke. Ey, lass mich noch fragen, Stichwort Mutter. Die hat das ja die ganze Zeit mitbekommen, dass der Vater dich misshandelt hat als Kind. Ist die nicht dazwischen gegangen? Hat mit dem Streit angefangen? Die hat es versucht, die hat einen Herzfehler. Die ist von meinem Vater geschlagen worden. Genauso. Ja. Genauso wie meine große Schwester. Ich heute weiß, dass sie sexuell missbraucht worden ist. Also die Mutter konnte gar nichts ausrichten. Die konnte nicht ausrichten. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast mit diesem Mann so viele Jahre, Jahrzehnte kein Wort gewechselt. Bis, nein. Bis jetzt vor kurzem, von dem Jahr. Vor einem Jahr. Wie kam es denn dann jetzt? Es muss ja schon ein sehr alter Mann sein. Ja, der ist jetzt 72. Und wie kam es jetzt zu diesem neuen Kontakt? Hängt mit meiner Frau zusammen, mit meiner Familie zusammen. Und da habe ich gesagt, in Ordnung, wir tun mal ein Gespräch machen. Also es ging von dir aus und von euch aus, nicht von ihm aus? Nein. War das nicht eine ganz, ganz merkwürdig zerreißende Atmosphäre, als ihr euch dann zum ersten Mal gegenüber gesessen habt? Oh ja. Wir haben in bei uns in der Stube, in der Essecke gesessen. Die waren ein Wochenende da. Ich wohne jetzt im Westen. Und da haben wir uns ausgesprochen, da haben wir das ganze Thema aufgerollt. Hat er ausgesprochen? Hat er Bedauern geäußert? Ja, hat er. Sonst hätte ich es auch nie verzeihen können. Er hat es so begründet, dass er überfordert war, dass er unter dem Druck stand, dass er eben Vorzeigeobjekt war. Also politisch auch unter Druck stand. Ja, genau. Gesellschaftlich politisch. Genau. Und dass eben der Junge, wenn der einen Fehler macht, der im Prinzip auch ein Vorzeigeobjekt sein musste. Eggy, fällt einem das leicht, das dann zu verzeihen? Oder ist es schwer. Doch. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, es tut mir heute noch weh. Hast du denn jetzt seit diesem ersten Treffen wieder, vor einem Jahr, habt ihr jetzt regelmäßigen Kontakt? Oder? Nein. Das geht dann doch nicht. Nee, das geht nicht. Man kann ihm in einer gewissen Situation verzeihen, aber vergessen kann man es nicht. Eigentlich ist das ja alles sehr gut, dass es so gelaufen ist, dass du vor seinem Tod noch dieses Gespräch geführt hast. Es hätte ja sein können, dass ihr überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen hättet. Und ja, es wäre bald so weit gekommen, denn wenn der vor 5 Jahren gekommen wäre, ich glaube, der hätte um einen Schluck Wasser gebettelt, ich hätte ihn ins Glas gesicht. Entschuldige, wenn ich das sage. Noch vor 5 Jahren? Ja. Dann hat aber vermutlich auch einen großen Einfluss deine Familie oder deine Frau auf dich. Ja, meine Frau. Die gesagt hat, renkt das irgendwie wieder ein, es ist ja, vielleicht doch besser. Ja, das geht über meine Frau. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Bist du froh, dass ihr euch dann doch getroffen habt? Auf eine Art ja. Es geht wegen meiner Mutter. Ja, denn die leben noch zusammen, die so ihm höre ich, die leben noch zusammen. Die leben zusammen. Hast du denn mit deiner Mutter die ganzen Jahre auch keinen Kontakt gehabt? Nichts, abgebrochen. Was für die Frau sicher sehr schlimm war, ne? Das war sehr schlimm für sie. Und wie ist es jetzt? Hast du denn jetzt? Vor allen Dingen, der ganze Kontakt ist ja nur wegen ihr, also wegen ihr aufgekommen. Ja, hast du denn jetzt Kontakt wieder zu der Mutter oder auch nicht seit dem Jahr? Ja, also zu Weihnachten wird mal eine Karte geschrieben, zu Osten und damit hat sich's. Ja, nee. Jetzt spielen wir mal ein bisschen unsere Schlussmusik ein, würde ich sagen, von der Regie. Ja. Ich danke dir sehr herzlich, AG, dass du mich angerufen hast. Ja. Ich glaube, dass es gut war, was ihr gemacht habt. Ich glaube, dass es letztendlich gut ist, auch für dich. Ja, Jürgen. Alles Gute dir und deiner Familie. Ja, danke schön. Tschüss, AG. Und dir auch ebenfalls. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir wieder da. Radio 1 Live, wieder Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Und offen heißt ja, dass ihr euch bei mir melden könnt zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Um 1 sind wir dann hier im Radio und im Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht zusammen.